Book 2 86 86. Fragen Vergangenheit 2 أسئلة الماضي 2 أسئلة الماضي 2 Welche Krawatte hast du getragen? أي ربطة عنق قد لبست؟ أي ربطة عنق قد لبست؟ Welches Auto hast du gekauft? أي سيارة قد اشتريت؟ أي سيارة قد اشتريت؟ Welche Zeitung hast du abonniert? أي جريدة قد اشتركت بها؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ Wen haben Sie gesehen? من رأيت؟ من رأيت؟ Wen haben Sie getroffen? من قابلت؟ من قابلت؟ Wen haben Sie erkannt? من الذي تعرفت عليه؟ من الذي تعرفت عليه؟ Wann sind Sie aufgestanden? متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ Wann haben Sie begonnen? متى بدأت؟ متى بدأت؟ Wann haben Sie aufgehört? متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ Warum sind Sie aufgewacht? لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ Warum sind Sie Lehrer geworden? لماذا أصبحت مدرساً؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ Warum haben Sie ein Taxi genommen? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Woher sind Sie gekommen? من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ Wohin sind Sie gegangen? إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ Wo sind Sie gewesen? أين كنت؟ أين كنت؟ Wem hast du geholfen? من ساعدت؟ من ساعدت؟ Wem hast du geschrieben? إلى من كتبت؟ إلى من كتبت؟ Wem hast du geantwortet? من جاوبت؟ من جاوبت؟